Von der Straße her ein Phosphor trinkt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt? Mein Herr. Die Frost bringt keinen Regen, was drängst du denn so wunderbar?